Leute, die hier drin sind und keine Rechte haben, was ist los? Ich bin gerade am Essen. Ich bin kein Offen. Hallo, Lebert. Komm, ich mach mal kurz die Plauderecke. Ja, du wurdest gezogen, weil unser Leiter gesehen hat, dass keiner sich um dich kümmert. Deswegen. Achso, nee, ich bin Pader. Also. Ja, Moment, das stelle ich sofort ein. Push to talk, weißt du, ne? Ja, hab ich gehört. Server group assigned. Server group assigned. So, also Gerard, jetzt nur noch ein Push to Talk für dich und ich zieh dich und ich schieb dich runter. Danke. You were moved. Ach, jetzt können wir wieder reden. Schön. Ja! Ja, keine Ahnung, mein Headset, ich hätte mir vielleicht nicht so ein kompliziertes holen sollen, das macht mir irgendwie gerade einen Strich durch die Rechnung, aber jetzt habe ich es scheinbar endlich geschafft. Welches hast du denn? Ich hab mir das von so einem Turtle Beach geholt, aber das hat irgendwie. Ich muss sagen, dass ich irgendwie an den Mutknopf gekommen bin. Da muss man aufpassen. Das passiert mir auch ständig. Ja, und ich bin jetzt. Knarre an Kopf abdrücken! Ein Scheißdrecks-Wichser weniger auf der Welt! Glaube mir, du bist deines Lebens nie wieder. Titel wird geschrieben und das schreibe ich so, dass es ein Permaban ist. Fresse zu Kleister mit der Faust! Channel switched. Okay. Definiert gerade. Und wie haben die reagiert? Erstmal war ich da drinnen, ne? Ich